1969 für die Beendigung des Vietnamkriegs. Seit 1965 führen die USA Krieg gegen die Nationale Befreiungsfront Südvietnams und das kommunistisch regierte Nordvietnam. Die technisch und wirtschaftlich überlegenen USA töten mit Bomben und Napalm 2 bis 4 Millionen Männer, Frauen und Kinder der Zivilbevölkerung und über 1 Million vietnamesischer Soldaten. Dennoch können sie die Befreiungsfront und das von China und der Sowjetunion unterstützte Nordvietnam nicht besiegen. Die Solidarität der Linken in der ganzen Welt gilt dem Volk von Vietnam.